Und so komme ich denn zum Schluss meines Vortrages. Meine Damen und Herren, das Luftschiff L-303, über dessen technische Besonderheiten ich Ihnen referieren durfte, kann wohl mit Recht als eine Spitzenleistung menschlicher Erfindungs- und Konstruktionskunst angesprochen werden. Die größten Fachleute auf dem Gebiete des Luftschiffbaus, die besten Motorenkonstrukteure, die hervorragendsten Apparatebauer, wie auch die bedeutendsten Innenarchitekten und Künstler unseres Landes haben sich vereinigt, um dieses Riesenwerk zu planen und zu vollbringen. Wir sind stolz auf diese Schöpfung menschlichen Geistes und menschlichen Fleißes. Am heutigen Tage wird das Luftschiff zum ersten Mal der Öffentlichkeit gezeigt, um von unserer 3 Jahre langen Arbeit Zeugnis zu geben. Möge das Luftschiff L-303 seine hohe Aufgabe im Dienste der Nation und im Dienste der Menschheit erfüllen und zur Völkerverbindung und Völkerwohlfahrt beitragen. Was in menschlichen Kräften steht, ist getan worden, um die Sicherheit und die Dauer unseres Werkes zu gewährleisten. Die befähigtsten und erfahrensten Männer werden auf seinen stolzen Flügen führen, und ich darf wohl annehmen, dass der erste große Flug, den unser L-303 in einigen Tagen antritt, begleitet sein wird von den Hoffnungen und Wünschen nicht nur seiner Erbauer, sondern unseres ganzen Volkes, das mit Stolz und Selbstbewusstsein zu diesem großen Werk der Technik aufschauen wird. Hier ist der Landessender. Der Chefkonstrukteur der Luftschiffwerft, Ingenieur Ernst Bodner, hat sich über den Bau und die technische Ausrüstung des neuen Luftschiffes L-303 orientiert. Wir schalten jetzt zum Flughafen um, wo unser Reporter Hans Neuber darauf wartet, Ihnen eine Schilderung vom Luftschiff selbst zu geben, das heute zum ersten Mal der öffentlichen Besichtigung zugänglich ist. Wir schalten um zum Flughafen. Hallo, hallo, liebe Hörer. Wir haben uns auf den Flughafen Werdenburg begeben, um Ihnen die Eindrücke zu übermitteln, welche die erste Besichtigung des Riesenluftschiffes L-303 in uns hervorruft. Es liegt unmittelbar vor uns, überwältigend in seiner Form und Größe. Rechts von uns sehen wir die ungeheure Werfthalle, die, wie Sie ja alle wissen, speziell für den Bau des L-303 erstellt wurde und die größte Luftschiffhalle der Welt ist. Der riesige Platz ist umsäumt mit Tausenden von Menschen, die gleich uns den weiten Weg hier herausgemacht haben, um dieses Meisterwerk der Technik zu bestaunen. Aber nur wenige Auserwählte dürfen die Absperrung passieren. Nicht nur die Spitzen der Behörden, sondern auch eine Reihe von Journalisten des In- und Auslandes sind erschienen, um sich den Luftriesen aus allernächster Nähe anzusehen. Außerdem noch ein paar besonders Glückliche, die in der Luftschiffbau-Lotterie einen Preis gewonnen haben, der sie berechtigt, einen der Probeflüge des Luftschiffes mitzumachen. Die Glücklichen. Liebe Hörer, ich will nun versuchen, Ihnen ein Bild vom Luftschiff zu geben. Was uns zunächst staunen macht, das sind seine Ausmaße. 400 Meter beträgt die Länge. Können Sie sich eine ungefähre Vorstellung davon machen, was 400 Meter sind? Die Gondeln mit den Motoren und den Kabinen verschwinden beinahe gegenüber den unglaublichen Massen des Luftschiffrumpfes, der vor uns in der Sonne glitzert. Interessant ist auch eine neue Art der Verankerung, die hier zum ersten Mal angewandt wird. Anstatt eines Riesenaufgebotes von Haltemannschaften, wie wir sie sonst zu sehen gewohnt sind, erblicken wir diesmal unterhalb des Luftriesen eine Art von, Traktoren, die sich elektrisch auf Schienen bewegen und die vollkommen automatisch das Luftschiff aus der Halle herausziehen und es wieder hineinbringen. Soeben kommt ein elegantes Auto angefahren, empfangen vom Kapitän selber, übrigens uns allen kein Unbekannter, Kapitän Brenkart, der Seniorkapitän der Luftschifffahrt. Empfangen vom Kapitän steigt aus dem Auto ein älterer Herr, zwei sehr elegante Damen, ich kann noch nicht genau erkennen, wer der Herr... jetzt dreht er sich um. Es ist der Herr Luftfahrtminister Dr. Gehrem. Ich will versuchen, den Herrn Minister vors Mikrofon zu bekommen. Würden Sie die Freundlichkeit haben, ein paar Worte zu unseren Hörern. Bitte schön, Herr Minister. Verzeihen Sie, Herr Minister, ja. Würden Sie vielleicht die Freundlichkeit haben, jetzt unseren Hörern zu sagen, ob auch die Regierung mit dem neuen Luftschiff zufrieden ist, ob es das einzige seines Typs bleiben soll oder ob vielleicht noch mehrere Luftschiffe nach seinem Muster gebaut werden sollen und so weiter? Die Regierung weiß sich einig mit dem ganzen Volk im Stolz und in der Genugtuung über dieses gelungene Werk. Ich ergreife hier noch einmal gerne die Gelegenheit, um dem ganzen Volke, auch im Namen der Regierung, für die freudige Spende zu danken, mit der es den Bau des L-303 ermöglicht hat. Wir werden alle Kraft daran setzen, weitere Luftschiffe zu bauen. Vorausgesetzt natürlich, dass sich die Erwartungen, die wir in den L-303 setzen, erfüllen. Ich danke Ihnen vielmals, Herr Minister. Meine verehrten Hörer, wir wechseln jetzt unseren Standplatz und begeben uns in die Führergondel des Luftschiffes. Ich hoffe, es wird mir gelingen, Ihnen dort den Luftschiffkapitän Brenkhardt vorzustellen. Von der Radiokabine aus wird unsere Sendung auf drahtlosem Wege an Ihr Ohr gelangen. Der Kurzwellensender des L-303 tritt damit zum ersten Mal in Aktion. Wir sind also alle auch Zeugen der öffentlichen Einweihung des Bordsenders. Ja, liebe Hörer, jetzt befinde ich mich in der Funkkabine des Luftschiffes. All die vielen Apparate sind in übersichtlicher Weise eingebaut. Wir haben zwei völlig voneinander getrennte Sender hier. Im Falle des Versagens des einen tritt automatisch der andere in Tätigkeit. Doch vielleicht gibt uns der Bordfunker Herr Simsen selber Auskunft. Bitte, Herr Simsen, möchten Sie unsere Hörer ein wenig über die Funkanlage orientieren, die Sie zu betreuen haben? Ja, also meine Herrschaften, die Funkanlage des L-303 ist die größte und modernste fliegende Funkanlage der Welt. Ach. Ja, wir können eine Sendestärke entwickeln, die uns gestattet, fast von der ganzen Welt vernommen zu werden. Auch unsere Empfangsanlage ist nach den allermodernsten Prinzipien eingerichtet. Ja, ja. Wir können damit die wichtigsten Sender der Welt, Kurzwellen- und Langwellensender, natürlich mit größter Trennschärfe empfangen. Sehr schön, sehr schön. Können Sie uns schnell das Leistungsvermögen der Empfangsanlage vorführen, Herr Simsen? Ich meine, vielleicht schalten Sie uns einmal eine Station ein, die wir mit unseren gewöhnlichen Geräten gar nicht oder nur sehr schwer erreichen können. Tut mir sehr leid, aber das geht leider im Augenblick nicht. Wir haben gerade einige Teile der Empfangsapparatur ausmontiert, weil wir noch ein paar Kleinigkeiten daran zu ändern haben vor unserer ersten großen Fahrt. Aha, ja, das ist schade. Na, vielleicht ein andermal. Schönen Dank, Herr Simsen. Huding, bitte nicht zu danken. Meine Damen und Herren, über einen Korridor gelange ich jetzt hinüber in das Allerheiligste des Luftschiffs, in den Führerraum. Durch die offene Türe sehe ich den Kapitän. Er erklärt gerade einer kleineren Gruppe von Besuchern die sinnreiche Anlage der Steuerung. Wir treffen Herrn Luftfahrtminister Dr. Gehren mit seinen Begleiterinnen wieder. Die Herrschaften lassen sich jetzt vom Kapitän den Kompass erklären. Und dort dieser ältere, würdige Herr, der so interessiert zuhört, das ist doch, ja natürlich, das ist der Rektor des städtischen Gymnasiums, Herr Dr. Dörning. Ja, ich sprach eben von Ihnen, Herr Doktor. Sagen Sie, wie gefällt es Ihnen hier in der Führergondel? Ich bin erschlagen, Neuber. Einfach erschlagen. Wissen Sie, als Sie noch mein Schüler waren, damals hätte ich solch ein Wunderschiff glattweg für unmöglich erklärt. Ja, das gibt jetzt ein schönes Aufsatzthema, Herr Rektor, nicht wahr? Ein Besuch beim L-303. Oh, gar kein übler Gedanke, Neuber. Ja, aber ohne mich. Bitte sagen Sie, Herr Rektor, können Sie mir vielleicht verraten, wer der Herr in dem weiten Kamelhaarmantel da drüben ist? Kennen Sie nicht, Neuber? Das ist doch der neu verpflichtete Charakterspieler des Schauspielhauses. Edmund René. Haben Sie ihn noch nie gesehen? Doch, natürlich, als Nathan. Aber da trug er Bart und Glatze. Und jetzt ist es umgekehrt. Glattes Gesicht, dafür Haare auf dem Kopf. Na, danke schön, Herr Rektor. So, meine verehrten Hörer, ich will jetzt versuchen, Ihnen den Kapitän des L303 ans Mikrofon zu bringen. Herr Kapitän. Ja, bitte. Meine Hörer wären sehr dankbar, wenn Sie von Ihnen etwas über das neue Luftschiff erfahren könnten. Vor allen Dingen sind wir neugierig, wohin die erste große Reise führen wird. Ach, Sie sind der Herr vom Radio. Ja, Neuber. Ja, also die erste große Reise, die geht von hier über den Teich direkt nach New York. Mhm. Dort wollen wir eine Zeit lang bleiben und uns bewundern lassen. 14 Tagen wollen wir dann wieder zurück sein, wenn alles klappt. Sehr schön. Ist das Luftschiff schon klar für seine große Reise? Noch nicht ganz. Es fehlt vor allem noch der Betriebsstoff. Der wird erst im letzten Augenblick aufgenommen. Auch der Proviant wird erst am Tage vor dem Aufstieg eingeholt. Aha, aha. Ja, wie kommt es eigentlich, Herr Kapitän, dass man so wenig Mannschaft an Bord sieht? Braucht das Schiff so wenig Besatzung? Die Besatzung beträgt 50 Mann. Aber der größte Teil davon ist für ein paar Tage in Urlaub geschickt worden. Die Jungen sollen sich nach den anstrengenden Wochen für die große Reise ausruhen. Natürlich. Ja, ist das der Grund, weshalb heute nur ein Teil des Luftschiffes gezeigt wird, Herr Kapitän? Ja, deshalb. Wir hätten sonst unseren Leuten keinen Urlaub geben können, da wir sie für die Überwachung nötig gehabt hätten. Mhm. Aber entschuldigen Sie mich jetzt bitte. Ich muss mich noch um meine anderen Gäste kümmern. Ja, begreiflich, begreiflich, Herr Kapitän. Ja, herzlichen Dank. Liebe Zuhörer, ich gehe jetzt zum Abschluss der Reportage ins Innere des Luftriesen und steige zu diesem Zwecke eine steile Treppe empor, die auf einen breiten und bequemen Gang mündet, der mitten durch das ganze Luftschiff führt. Der Eindruck, inmitten des unendlich anmutenden Rumpfes des L303 zu stehen, ist einfach überwältigend. Wie ein unermesslicher Dom spannen sich die Rippen des Gerüstes über uns. Und trotz ihres gewaltigen Ausmaßes haben sie doch nichts Schweres oder Drückendes, scheinen sie leicht, ja fast zierlich in ihrer graziösen Filigranstruktur. Rechts und links vom Gange... Was ist denn das? Soeben ging ein Ruck durch den ganzen Schiffskörper. Werden wir etwa schon eingefahren? Die Hülle des Luftschiffes lässt gedämpftes Licht... Schon wieder? Na, was ist denn das? Der Stoß war diesmal sehr heftig. Ja, um Gottes Willen, was ist denn? Die Spitze des Luftschiffes hebt sich. Ja, das ist doch... Hier ist der Landessender. Liebe Hörer, unsere Reportage vom Flughafen Werdenburg wurde aus bis jetzt unbekannten Gründen unterbrochen. Wir werden uns mit dem Flughafen telefonisch in Verbindung setzen und Ihnen dann den Grund der Unterbrechung mitteilen. Bis dahin, kurze Pause. Landessender, wir erfahren soeben, dass das Luftschiff L303 von einer plötzlich mit ungeheurer Wucht einsetzenden Böe von seiner Verankerung losgerissen worden ist und mit großer Geschwindigkeit in westlicher Richtung abtreibt. Der Grund des Unglückes ist noch nicht aufgeklärt. Infolge des plötzlich losgebrochenen Sturmes ist es den Flugzeugen, die sich zur Verfolgung des L303 aufmachen wollten, nicht gelungen aufzusteigen. Ich nehme jetzt die telefonische Verbindung mit dem Flughafen wieder auf und spreche alle Auskünfte direkt ins Mikrofon. Ja, Landessender, Ansage. Ist dort der Flughafen? Kann ich bitte nähere Angaben über L303 erhalten? Das Luftschiff hat sich losgelöst. Ja, das weiß ich, das weiß ich. Ja, Moment, bitte sprechen Sie etwas langsamer. An Bord des Luftschiffes befinden sich, so viel man bis jetzt feststellen konnte, etwa 10 bis, wie viel? 10 bis 15 Personen. Darunter der Luftfahrtminister, der Kapitän Brenkart, der Radioreporter Hans Neuber, einige Besucher, deren Namen noch nicht feststehen, 3 bis 4 Mann der Besatzung. An Bord kein Betriebsstoff vorhanden. Ausgeschlossen, dass der Moment, könnte ich den Satz nochmal haben? Ausgeschlossen, dass der Kapitän Ausgeschlossen, dass der Kapitän das Luftschiff dirigieren kann. Wir hoffen, dass die plötzlich einsetzenden Windstöße ebenso schnell wieder abflauen und dass es Kapitän Brenkert gelingt, das Luftschiff auch ohne was bitte? Ohne Motorenhilfe zu landen. Ich danke. Unser Studiotechniker hat eine Mitleidung, liebe Hörer. Bitte reden Sie. Wir versuchen jetzt mit dem Luftschiff die drahtlose Verbindung herzustellen. Hoffentlich ist seine Senderapparatur intakt geblieben. Sollen wir unseren Kurzwellenempfänger mit dem Landesender parallel schalten, damit unsere Hörer die Mitteilung des Luftschiffsenders wahrnehmen können? Ja, gerne, Herr Müller. Dankeschön. Meine Damen und Herren, wir schalten um zum Luftschiff L303 und hoffen, Verbindung zu bekommen. Bordsender des Luftschiffes L303. Hier ist der Bordsender des Luftschiffes L303. Ich nehme an, dass man uns hört, da die Kurzwellenbodenstationen doch sicher unsere Welle eingestellt haben. Das Luftschiff hat sich aus unbekannten Gründen um 16.10 Uhr nach drei harten, ruckartigen Stößen von seiner Verankerung losgerissen. Und wir treiben jetzt mit einer Geschwindigkeit von schätzungsweise 90 bis 100 Stundenkilometern in nordwestlicher Richtung. Das Luftschiff befindet sich in einer Höhe zwischen 200 und 300 Metern. Wir haben versucht, durch Ballastabgabe größere Höhe zu gewinnen. Leider war der Erfolg sehr gering. Wir befinden uns im dichten Nebel. Da wir mit dem Winde treiben, ist es vollkommen lautlos um das Schiff herum. Diese Lautlosigkeit ist unheimlich und erschreckend. Der Kapitän hat mit den Monteuren, die an Bord sind, versucht, zwei der Motoren in Gang zu bringen, um das Luftschiff wenigstens etwas manövrierfähig zu machen. Die Motoren liefen an, aber ihre Tätigkeit musste wegen Brennstoffmangels eingestellt werden. Der Kapitän beurteilt unsere Lage zwar als äußerst gefahrvoll, aber nicht als hoffnungslos. Die Stimmung an Bord ist verständlicherweise sehr gedrückt, aber nicht verzweifelt. Im Auftrag des Kapitäns soll ich alle Sender, die erreichbar sind, bitten, die Verbindung mit uns aufzunehmen, damit man uns bei einer eventuellen Landung aufs Schnellste zu Hilfe kommen kann. An Bord befinden sich außerdem Kapitän und dem Sprechenden folgende Personen: der Luftfahrtminister Dr. Hermann Gehren und Frau, Fräulein Annemarie Binger, wohnhaft in der Landeshauptstadt Friedrichstraße 54, der Rektor Dr. Dörning, Schillerstraße 15, Edmund René, Mitglied des Schauspielhauses, wohnhaft ebenfalls in der Landeshauptstadt, Agathenstraße 93. Gregor David, Journalist, wohnhaft Paris, Rue de la Bruyère. Helmut Weber, Student, Wohnung der Eltern, Freiburg, Breisgau, Ulmendinger Straße 3. Bordfunker Siemsen, Bordmonteur Starke, Hilfsmonteur Steinert und Frau Giese. Aufwartefrau. Sämtlich wohnhaft in der Wohnkolonie der Werft Werdenburg. Die Anwesenden befinden sich alle im Vorzimmer des Führerraumes. Dem Kapitän ist es gelungen, den Passagieren Mut einzuflößen, sodass absolute Ruhe an Bord herrscht. Ich gehe jetzt zum Kapitän, um weitere Meldungen entgegenzunehmen. Ich bitte alle Sender, mit uns in Verbindung zu bleiben. In wenigen Minuten werde ich versuchen, eine Standortmeldung zu geben. Bitte ausschalten. Hier ist der Landessender. Sie hörten soeben die Meldung des in Not geratenen Luftschiffes L-303. Wir alle sind mit unseren Wünschen und Gedanken bei dem Luftschiff und seinen Passagieren. Aus Versuchen, die wir angestellt haben, ergibt es sich, dass das Luftschiff unsere Sendung nicht vernehmen kann, da die Empfangsapparatur noch nicht eingebaut worden ist. Wir können dem Luftschiff also weder unsere Wünsche noch etwaige wichtige Mitteilungen übermitteln. Die Wetternachrichten über Frankreich und dem Atlantik lauten sehr schlecht. Sollte das Luftschiff über die See getrieben werden, was bei der herrschenden Windrichtung leider wahrscheinlich ist, so müssen wir uns auf das Schlimmste gefasst machen. Noch aber brauchen wir nicht allen Mut aufzugeben. Wir können sicher sein, dass unter der Führung Kapitän Brenkarts alles zur Rettung geschieht, was nur menschenmöglich ist. Wir schalten um zum Luftschiff 303 und hoffen, seinen Sender wieder empfangen zu können. Bordsender des Luftschiffes L-303. Bordsender des Luftschiffes L-303. Wir befinden uns jetzt im Führerraum des Kapitäns. Der Kapitän lässt bekannt geben, dass ihm kaum noch nennenswerter Wasserballast zur Verfügung steht, der ihm das Manövrieren erlauben würde. Um die Höhe zu halten, ist fast alles, was irgendwie überflüssig war, über Bord geworfen worden. Wir treiben immer noch mit annähernd 80 Stundenkilometern Geschwindigkeit in Richtung Nordwest. Nordwest. Die Stimmung an Bord wird immer verzweifelter, umso mehr als eine äußerst unangenehme Kälte herrscht. Landsicht haben wir immer noch nicht gehabt. Dem Kapitän ist es trotzdem gelungen, den Passagieren etwas Mut und Hoffnung zu machen. Durch die letzte große Ballastabgabe hat das Luftschiff etwas an Höhe gewonnen und treibt, wenn auch mit unverminderter Geschwindigkeit, wenigstens ohne stärkere Erschütterungen. Das sichere und ruhige Verhalten des Kapitäns und der Mannschaft tragen viel dazu bei, die Hoffnung der übrigen zu beleben. Der Kapitän gibt mir soeben zu verstehen, dass er selbst am Mikrofon sprechen möchte. Bitte, Herr Kapitän. Was ich jetzt zu sagen habe, das weiß außer mir, der Mannschaft und dem Radioreporter Neuber noch niemand an Bord. Nach meinen Berechnungen, die sich auf ziemlich sichere Grundlage stützen, befinden wir uns bereits über dem Meer. Was? Ich halte es für meine Pflicht als Kapitän des L-303, meinen Passagieren nichts davon zu sagen. Es würde nur die Stimmung an Bord vollends verzweifelt machen. Was in meiner Macht stand, das habe ich getan. Ich kann nichts mehr unternehmen. Ich kann nur hoffen. Es ist überflüssig zu versichern, dass die Besatzung ihre Pflicht bis zum Äußersten erfüllen wird. Kapitän, Sie rechnen also damit, dass... Ich habe meinem Bericht nichts hinzuzufügen. Ich bin jetzt vollkommen machtlos. Unser Geschick liegt in den Händen eines Höheren. Kapitän! Unser Geschick liegt in den Händen eines Höheren. Ich spreche damit nur einen wirklichen Sachverhalt aus. Kapitän, ich bitte Sie um eine Erlaubnis. Darf ich meinen Angehörigen von hier oben einige Worte sagen? Sie dürfen Ihren Angehörigen Lebewohl sagen. Kapitän, ist es schon so weit? Es ist so weit. Sprechen Sie. Hier an Bord des Luftschiffes L-303. Ich bitte die Hörer, meine Braut Anna Reichberg und meine Mutter, Frau Marie Neuber, beide wohnhaft in der Landeshauptstadt Schreberstraße 8, zu benachrichtigen, dass ich in einigen Minuten zu Ihnen sprechen werde. Ich danke allen, die mir auf diese Weise helfen wollen. Wir unterbrechen jetzt die Sendung, damit sich die elektrischen Batterien nicht zu stark erschöpfen. Landessender. Liebe Hörer, Sie haben die Nachricht vom L-303 und die Bitte unseres Reporters Hans Neuber vernommen. Seine Angehörigen hatten sich schon nach Erhalt der ersten Schreckensnachricht bei uns eingefunden und erwarten seine Worte. Erschüttert stehen wir alle vor der Tragödie, die sich sozusagen vor unseren Augen abspielt. Mancherlei Gründe sprechen dafür, die Meldungen des L303 nicht öffentlich zu verbreiten. Wenn wir die von uns aufgefangenen Kurzwellenberichte gleichwohl über die Antenne unseres Rundspruchsenders ausstrahlen, so geschieht es, weil wir noch immer mit der Möglichkeit rechnen, der L303 könnte seinen Standort melden. In einem solchen Falle wäre es für die prompte Hilfeleistung von größtem Interesse, dass der Landeplatz sofort bekannt wird. Sobald also vom L303 die Meldung kommen sollte, dass er an einer näher bezeichneten Stelle zu Boden gehe, so sollen alle in der Nähe wohnenden Hörer zu Hilfe eilen. Bitte dann sofort Feuerwehr und Krankenwagen an den Landeplatz beordern. Wir nehmen jetzt wieder die Verbindung mit dem Luftschiff auf. Hier ist der Bordsender des L303. Hier ist der Bordsender des L303. Es spricht Hans Neuber. Mutter, Anna, ich möchte euch, wir haben noch Vertrauen. Mutter, ich möchte euch sagen, dass... Herr Neuber, ich möchte euch... Unterbrechen Sie bitte. Ich will die Leute hereinlassen, um noch einmal mit Ihnen zu reden. Ein Wort davon, dass wir uns über dem offenen Meer befinden. Was ist los? Ich bitte Sie, den Schauspieler Herrn René in Gewahrsam zu nehmen. Der Mann hat versucht, einen Gasbehälter in Brand zu stecken, um das ganze Luftschiff in die Luft zu sprengen. Um Gottes Willen! Er gibt an, dass er es nicht mehr ertragen können, den sicheren Tod erwarten zu müssen. Zufällig haben wir Herrn René dabei überraschen können, wie er mit einem Feuerzeug in der Hand die Treppe zum Laufgang emporrannte. Hat ohne weiteres sein verbrecherisches Vorhaben zugegeben. René behauptet, das Meer gesehen zu haben. Dein Wille geschehe. Wie im Himmel, also Himmel! Auf Erden. Sind wir nicht schon im Himmel? Ach, meine Herrschaften, wie wäre es, den Jardin da oben zu ehren und unseren lieben Zuhörern auf Erden zur Freude und nervenkitzelnden Sensation ein wenig zu singen beginnen? Ich schlage das Halleluja vor! Um Gottes Willen, Mann, halten Sie doch den Mund! Herr Kapitän, ich möchte an Sie die bestimmte Frage richten. Sind wir über Meer oder nicht? Ja, sind wir! Für uns alle ist die Unsicherheit entnervender und unwürdiger als der klare Blick auf das Schicksal. Lassen Sie mich los! Ich protestiere dagegen, dass man mich misstritt. Ich habe das Meer gesehen, ich schwöre es. Ich habe gesehen, dass wir uns noch einige Meter über dem Meer befinden. Ich habe das Meer rauschen hören. Wie lange wollen Sie uns noch täuschen, Kapitän? Ich halte das nicht aus. Ich kann nicht aber mehr. Nehmen Sie sich zusammen, Herr René! Meine Messapparate sind sicherer und zuverlässiger als Ihre Halluzinationen. Bitte, meine Herrschaften, überzeugen Sie sich davon. Unser Höhenmesser zeigt auf 400 Meter. Da wir höchstens mit einer Geschwindigkeit von 50 Stundenkilometer treiben, ist es ausgeschlossen, dass wir schon über Meer sind. Ich versichere Ihnen noch einmal, dass unsere Lage zwar ernst, aber keineswegs aussichtslos ist. Sturm muss in einiger Zeit nachlassen. Wir werden landen können. Verzeihen Sie, Herr Kapitän. Auch ich habe, ich meine, ich halte es für wichtig, es zu sagen, auch ich habe vor einigen Minuten Wasser gesehen. Was? Ja, der auch. Ich auch, Herr Kapitän. Ich konnte sogar feststellen, dass es das Meer sein muss. Wieso denn? Ja, ich habe eine Zeit lang ganz deutlich große Wellen beobachten können. Ich habe nicht gelogen, ich habe keine Halluzinationen. Ich bin auch nicht wahnsinnig, Kapitän. Ich verlange zu wissen, wie viel Zeit Sie uns noch geben. Auch ich bestehe darauf, dass Sie uns die volle Wahrheit sagen, Kapitän. Wir werden die Kraft haben, selbst dem Tod gefasst ins Auge zu schauen. Wir sind ja nicht in einer Kabinettssitzung, Herr Minister. Ich mache einen Vorschlag. Stellen wir doch das Mikrofon ab. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit werden Sie vielleicht weniger die Verpflichtung verspüren, einen falschen Heldenmut herauszukehren. Nein, bitte nicht. Mikrofon abstellen, dann sind wir doch ganz allein. Nein, bitte stellen Sie es nicht ab. Ich bitte um einen Augenblick Ruhe. Ich habe nie geleugnet, dass unsere Situation ernst, sehr ernst ist. Es ist alles getan, um meine schleunige Hilfe zu ermöglichen. Ich habe den dauernden drahtlosen Kontakt mit der Erde angeordnet, weil ich mir durch die Verbreitung unseres Standortes im Falle einer Landung schnellste Hilfe verspreche. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass wir von der ganzen Welt gehört werden können. Bitte Sie, sich danach zu richten. Von Herrn Neuber stammt die Anregung, jeden von Ihnen ein paar kurze Worte zu seinen Angehörigen auf der Erde durchs Mikrofon sprechen zu lassen. Wer davon Gebrauch machen will, den bitte ich, die Namen der gewünschten Personen Herrn Neuber mitzuteilen, damit er durch Radio verbreiten lässt, dass sie sich an einen Empfänger einfinden sollen. Kapitän, meine Mutter und meine Braut warten. Ich habe begonnen, zu Ihnen zu sprechen. Sie werden sich noch etwas gedulden müssen. Es haben alle dasselbe Recht. Herr Minister, zu wem wünschen Sie zu sprechen? Ich wünsche, mein Testament zu machen. Deshalb bitte ich meinen Rechtsanwalt, Notar Dr. Ruppert, wohnhaft in der Landeshauptstadt Sezilienstraße 6 zu benachrichtigen. Er möge auch zwei Zeugen bereithalten. Gnädiger Herr, auf Erden wie im Himmel, gib uns heute unser täglich Brot. Erna, wünschst du jemanden zu sprechen? Niemanden. Ich wiederhole, Herr Luftfahrtminister Dr. Gehren bittet Herrn Notar Dr. Ruppert, sich mit zwei Zeugen in etwa 5 Minuten zur Testamentaufnahme bereitzuhalten. Fräulein Binger, bitte treten Sie nun vors Mikrofon und sprechen Sie laut und deutlich den Namen der Angehörigen aus, die Sie zu sprechen wünschen. Ich bitte meinen Vater und meine Mutter zu benachrichtigen, dass ich sie gern sprechen will. Herr und Frau Karl Binger aus Wien. Ich weiß nicht, wo Sie sich im Augenblick befinden. Sie sind auf einer Reise durch Italien. Herr Rektor Dörning, haben Sie sich überlegt, wen Sie zu sprechen wünschen? Ich bitte meinen Sohn, Herrn Vikar Dörning von der St. Jakobspfarrei, zu benachrichtigen. Herr René? Ich will niemanden sprechen. Ich will überhaupt nicht, wer ich will. Ich will, dass man diese Komödie hier oben nicht mehr weiterspielt. Ich will, dass man ein Ende macht mit diesem Rührstück, dass meine Nerven nicht mehr tragen. Lass sie los! Lass sie los! Edmund, René, Mitglied des Schauspielhauses, hat sich soeben aus dem Fenster der Führergondel des Luftschiffes gestürzt. Herr Neuber, fahren Sie fort. Bitte, Herr... David, Gregor David, ich wünsche niemandem Bestimmtes zu sprechen. Ich wünsche lediglich an alle Hörer, die unser Geschick mit mehr oder weniger starkem Nervenkitzel verfolgen, einige Worte zu richten. Ja, gut, und Sie, Herr... Edmund Weber. Ich möchte zu meinem Vater sprechen, Professor Heinrich Weber, Freiburg im Breisgau, Ulmendinger Straße 3. Frau Giese. Frau Giese, wünschen Sie niemanden zu sprechen? Nein, ist das Reich. Frau Giese! Wollen Sie sich bitte mit den Leuten meiner Mannschaft in Verbindung setzen, Herr Neuber, und auch Ihre Wünsche entgegennehmen? Sofort, Herr Kapitän. Und Sie, meine Herrschaften, möchte ich jetzt alle bitten, wieder in den Vorraum zu gehen. Darauf zu warten, dass ich Sie eine nach dem anderen hereinrufe. Nein, ich bitte Sie, Herr Kapitän. Lassen Sie uns nicht allein, Herr Kapitän. Warum halten Sie es für notwendig, Herr Kapitän, die letzten Worte der armen Sünder hier oben in Diskretion zu packen, während da unten auf dem festen Land jeder, der seine Freude daran hat, sich die intimsten Gespräche, die meine Leidensgenossen zu führen haben, anhören kann? Ach, was soll diese falsche Scham hier oben im Kreise der Todeskandidaten? Ich stelle Sie Ihrem Belieben anheim, ob Sie Ihre Worte an die Angehörigen im Beisein der anderen oder nicht sprechen wollen. Will einer der Anwesenden, dass die übrigen während seines Sprechens den Raum verlassen? Ich bitte. Gut, Herr Weber. Kapitän, kann ich jetzt die Angehörigen der Mannschaft verständigen? Bitte. Hier ist der Bordsender des L303. Bordfunker Simpson wünscht, zu seiner Frau zu sprechen. Bordmonteur Starke ebenfalls. Beide wohnhaft in der Wohnkolonie der Werft Werdenburg. Hilfsmonteur Steinert war im Augenblick nicht zu erreichen. Ich werde seinen Wunsch später weitergeben. Wir unterbrechen unsere Sendung und bitten alle, die uns gehört haben, uns ihre Hilfe zu gewähren, indem sie die von uns gewünschten Personen möglichst schnell an ein Empfangsgerät holen. Herr Kapitän, erlauben Sie jetzt, dass ich... Ja, bitte, natürlich. Mutter, Anna, hört ihr mich noch? Ich möchte euch grüßen, Mutter. Und dich, Anna. Und euch sagen, dass ich euch lieb habe. Wenn wir uns nicht wiedersehen sollten, denkt gut an mich und seid nicht traurig. Ich weiß nicht, was ich euch noch sagen soll. Das Sprechen fällt mir furchtbar schwer. Grüßt alle, denen ich durch meinen Beruf etwas geben durfte. Ich liebe ihn, auch wenn er jetzt das größte Opfer fordern sollte, den Tod. Lebt alle wohl! Hier ist wieder der Landesender. Wir haben unsere Verbindung mit dem Luftschiff L303 unterbrochen, um Ihnen einige wichtige Mitteilungen zu machen. An der französischen Küste sind einige Gegenstände aufgefunden worden, die unzweifelhaft vom L303 stammen. Demnach ist das Luftschiff jetzt über dem Atlantischen Ozean und treibt weiter in westliche Richtung. Die unternommenen Funkpeilungen bestätigen dieses Resultat, und zwar ist es mit ihrer Hilfe gelungen, die genaue Position des Luftschiffes festzustellen. Von Le Havre aus ist trotz des schlechten Wetters ein französisches Flugbootgeschwader aufgestiegen, um das Luftschiff zu verfolgen und um bei einer eventuellen Landung sofort zur Stelle zu sein und die Passagiere aufzunehmen. Die Wetterberichte über dem Ozean sind zwar nach wie vor sehr schlecht, wir hoffen aber dennoch, dass es den tapferen Fliegern, die ihr Leben zur Rettung des L303 einsetzen, gelingen wird, das Luftschiff trotz des starken Nebels zu erreichen. Hier ist noch eine Meldung von... Gut. Eine Meldung von der Werft Werdenburg ist gerade noch eingetroffen. Die zur Hilfe des L303 aufgestiegenen Luftboote melden, dass das Wetter über dem Atlantik besser ist, als die Voraussagung vermuten lassen. Die Flieger sind optimistisch. Der französische Luftfahrtminister hat sich sofort im Flugzeug nach Le Havre begeben, um von dort aus persönlich die Hilfsaktion zu leiten. Hier ist noch etwas. Gehen Sie her. Die Werft meldet ferner, dass das Losreißen des L303 von der Verankerung durch keinerlei menschliches Verschulden, sondern durch eine nicht vorauszusehende Naturgewalt hervorgerufen worden ist. Liebe Hörer, wir sind glücklich, Ihnen die Meldungen von der Hilfsaktion für L303 machen zu können. Die Angehörigen der Luftschiffinsassen können nun wieder hoffen, die verloren Geglaubten wiederzusehen. Tragisch ist allerdings, dass wir wegen des Fehlens eines Empfangsgerätes im L303 den verzweifelten Passagieren die Meldung von der eingeleiteten Rettungsaktion nicht weitergeben können. Wir schalten zurück auf das Luftschiff L303. Dahin beträchtlich an Höhe verlieren. Wir treiben im Augenblick 80 Meter über dem Meer. Der Nebel hat nachgelassen, wir können die Meeresoberfläche sehen. Auch die Geschwindigkeit, mit der unser Sturm trägt, hat beträchtlich nachgelassen. Dafür erschüttern heftige Stöße das Schiff und heben und senken den Bug bis zu 45 Grad. Die Stimmung an Bord ist trotz der aufopfernden Bemühungen des Kapitäns und der Mannschaft auf dem Nullpunkt angelangt. Wir rechnen alle jeden Augenblick mit dem Schlimmsten. Trotzdem soll den Passagieren die Möglichkeit gegeben werden, mit ihren Angehörigen durch das Radio zu sprechen. Wir hoffen, dass sich die gewünschten Personen an einem Empfangsgerät eingefunden haben. Bitte, Herr Dr. Gehren, sprechen Sie. Ich bitte Sie, sich im Interesse der anderen kurz zu fassen. Hier spricht Hermann Gehren. Herr Notar Dr. Ruppert, ich hoffe, dass Sie sich mit zwei Zeugen an einem Empfänger eingefunden haben, um einen letzten Willen entgegenzunehmen. Wenn nicht, bitte ich, dass irgendjemand von denen, die mich vernehmen, mein nachfolgendes Testament zu Papier bringt. Ich beginne. An Bord des L303 am 31. Mai. Dies ist mein letzter Wille. Als meiner einzigen gesetzlichen Erbin vermache ich meiner Mutter, Frau Hilde Gehren, meinen Grundbesitz zu eigen. Das nach Abzug aller Gebühren verbleibende Reinvermögen werde in drei gleiche Teile geteilt, zwecks Errichtung der nachstehenden Stiftungen. Erstens, zu Handen der Hinterbliebenen der Mannschaft des L303 ist eine angemessene Rente auszurichten, deren Höhe von meinem Willensvollstrecker bestimmt wird. Zweitens, an der Universität der Landeshauptstadt sei ein Lehrstuhl für Luftschifffahrt zu errichten. Drittens, es werde errichtet eine Stiftung zum Zwecke der allgemeinen Förderung der Luftschifffahrt. Die näheren Richtlinien sind von maßgebenden Persönlichkeiten des nationalen Luftschifffahrtswesens zu bilden. Damit ist mein Nottestament abgeschlossen. Bravo, bravo, Herr Minister! Das war der geschickteste Schachzug Ihrer politischen Laufbahn. Leider kommt er ein bisschen zu spät, als dass Sie seine Lorbeeren ernten können. Schreiben Sie, David! Bewahren Sie die Würde, die Sie in diesem Augenblick ziehen. Würde! Die gilt nur unter den Lebenden. Uns Toten, Herr Kapitän, steht sie schlecht zu Gesicht, weil wir nämlich gar keine mehr haben. Ich habe noch nicht zu Ende gesprochen, Herr David. Ich bitte Sie. Hören Sie, Herr David. Ich bitte Sie, mich bei den letzten Worten, die ich meinen Landsleuten zu sagen habe, nicht zu stören. Ich werde schweigen, Herr Minister. Ich schweige, weil Sie, der Luftfahrtminister, mich, einen unbekannten und unbedeutenden Menschen, gebeten haben. Wisst ihr, was das heißt? In dem Augenblick, da er keine Macht hinter sich spürte, da musste er in mir den vernünftigen, einsichtsvollen Menschen anrufen, um seine Absicht zu verwirklichen. Das tat der Mann, der Zeit seines Lebens gewöhnt war, zu befehlen. Er hat mich gebeten, weil er nicht befehlen konnte, weil es keine Gewaltmittel gibt hier oben, um mit ihnen Befehle zu vollstrecken. Merkt es euch, dass von dem Augenblick an, wo es keine Gewalt auf der Erde mehr geben wird, der blinde Gehorsam zu bestehen aufhört, dass der Mensch lernen wird, in seinem Mitmenschen den zu sehen, den er überzeugen muss, den er aber nicht zu vergewaltigen hat. Ich danke Ihnen, Herr Minister, dass Sie mich gebeten haben. Ich danke Ihnen. Ich werde Sie jetzt nicht mehr stören. Sprechen Sie. Landsleute, ein tragischer Unfall hat uns aus eurer Mitte entführt. Eine Naturgewalt, die wir weder voraussehen noch meistern konnten. Erlaubt mir in diesen Minuten, da die Not uns bedrängt, ein paar Worte zu sagen. Ich habe oft zu euch gesprochen und ich bekenne es. Ich habe oft anders gesprochen, als ich in meinem Innern empfand. Jetzt stehe ich vor dem Ende und scheue mich nicht, alles das zu sagen, was ich wirklich denke und empfinde. Und ihr werdet erstaunt sein, in wie wenigen Worten das sich sagen lässt. Ich habe meinen bescheidenen Platz an einer schönen Stelle erfüllen dürfen. Da, wo der Fortschritt der Menschen lebendig spürbar ist. Ich hatte die Luftfahrt unseres Landes zu betreuen. Ich habe das mit meiner ganzen Kraft getan, weil ich im Flugwesen einen der Wege erblicke, die Menschheit zur Freundschaft zu führen, zur Überwindung der Grenzen, weil ich in der Öffnung und Verkürzung des Raumes zwischen den Völkern eines der Mittel sehe, den primitiven Hass überwinden zu lernen, so wie wir an der Technik lernen, die blinden Elemente der Natur zu überwinden und zu meistern. Das scheint mir die Aufgabe der Menschheit zu sein. Kampf den Elementen als dem unvernünftigen, widermenschlichen Prinzip und Kampf den niederen Instinkten, die uns hindern wollen, der reinen Idee der Menschlichkeit zu dienen. Freunde, ihr seid Zeugen einer Katastrophe, einem unterliegenden Kampf gegen die Naturgewalten, dessen Opfer auch ich bin. Gebt diesem Unterliegen den Sinn, dass dieser Kampf nicht erlahmen darf, dass hier eure Aufgabe besteht und nicht im verderbenden Kampf von Volk zu Volk. Ich nehme Abschied von euch. Lebt wohl. Herr Neuber? Ja? Bitte sagen Sie an, dass wir uns nur noch einige Meter über Wasser befinden. Hier an Bord des L303, der Kapitän lässt melden, dass sich das Luftschiff nur noch einige Meter über der Meeresoberfläche befindet. Mutter, Vater, hört ihr mich? Sie müssen sich erst melden, Fräulein. Mutter, hier ist Annemarie. Annemarie ist hier, Vater. Könnt ihr mich hören? Ich kann euch nicht hören, Vater, und deshalb habe ich solche Angst. Mutter, wenn ihr zu mir reden könntet, dann wäre ich sicher viel tapferer. Aber ihr seid so weit von mir. Ich möchte eure Stimme hören. Warum könnt ihr mir nicht antworten? Mutter, Mutter, ich habe solche Angst. Also, Sie brauchen wirklich keine Angst. Wir sind doch alle bei Ihnen, Fräulein Inge. Sie brauchen den Mut, nicht aufzugeben. Herr Neuber, melden Sie, dass ich damit rechne, dass wir jeden Augenblick das Wasser berühren werden. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Amen. Amen. Amen. Amen. Es wünscht jetzt der Hilfsmonteur Steinert einige Worte zu sagen. Meine sehr verehrte Herrschaft. Sehr verehrte Herrschaft. Lassen Sie Ihre hysterischen Schreie. Der Mann hat es nicht gelernt, wie Sie seine Gefühle in die richtigen Worte zu kleiden. Meine sehr geehrte Damen und meine Herren, meine Mutter, die hat kein Radio und meine Braut auch nicht, nämlich, aber wenn einer von Sie, meine werte Herrschaften, hingehen wollte, dann, ich lasse Sie grüßen. Entschuldigen Sie, Herr Neubauer, aber ich glaube, ich meine, vielleicht haben Sie vergessen, dass ich meinen Vater sprechen wollte. Ja, bitte, bitte, Herr Weber. Sprechen Sie, Herr Weber. Vater, Mutter, hört ihr mich? Ich fürchte mich nicht. Nein, ich fürchte mich wirklich nicht. Aber wenn ich an euch denke, dann tut es mir weh. Ich weiß, wie aufgeregt ihr jetzt seid. Kann ich euch trösten? Ich glaube fest daran, dass dies nicht unser letztes Gespräch sei. Wenn aber doch, Vater, tröste die Mutter. Ich weiß, du hast die Kraft dazu. Ja, was ich noch sagen wollte. Kapitän! Kapitän! Was ist denn? Festhalten an den Griffen! Jetzt Sie, Herr Starke! Nelly, mach's gut, Nelly. Und mach was aus dem Jungen, Nelly. Und Nelly, geh zu meinem Vater und bring die Sache mit ihm in Ordnung. Wenn ich nicht mehr da bin, dann wird er dir nicht mehr böse sein. Mach's dem Jungen zuliebe, Nelly. Mach's gut, Nelly. Dein Name werde geheiligt. Dein Reich stehe auf Erden wie im Himmel. Gib uns heute unser tägliches Brot. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben uns Schuld. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse. Die Batterien gehen zu Ende. Ici le gravion AF-26. Ici le gravion AF-26. Le dirigeable L-303 est en vue. Il s'est posé sur l'eau. La mer est tranquille. Pas de danger que le dirigeable coule. Les passagers nous font signe. À côté de lui se trouve le cuirassé français Poincaré. L'équipage du bateau amarre justement en ce moment le dirigeable. Les barques de sauvetage sont déjà à la mer et vont partir prendre les rescapés. Il semble que tout se passe bien. Nous restons à proximité afin de pouvoir amerrir et leur apporter notre aide en cas de besoin. Mais nous croyons que cela ne sera pas nécessaire. Terminé. Hier ist der Landessender. Was Sie vorhin hörten, das war die Meldung eines französischen Marineflugzeuges, welches das Luftschiff L-303 gesichtet hat und es umfliegt. Die Mitteilung des Piloten konnte, nachdem die Sendung vom Luftschiff aufgehört hatte, von uns aufgefangen werden, da das Marineflugzeug die gleiche Wellenlänge benutzt. Ich wiederhole den Text, soweit ich ihn behalten konnte. Der französische Pilot sagte, dass das Luftschiff bei ruhiger See auf das Wasser niedergegangen sei. Der Kreuzer Poincaré sei zur Stelle und versuche, das Luftschiff festzumachen, also in Schlepptau zu nehmen. Vom Kreuzer sind die Rettungsboote abgegangen, um die Passagiere des Luftschiffes zu übernehmen. Das ist, glaube ich, alles. Nein, der Pilot des Flugzeuges sagte noch, dass er in der Nähe bleiben wolle, um sich an der Rettungsaktion zu beteiligen. Aber es werde wohl nicht mehr nötig sein. Liebe Hörer, wir sind glücklich, Ihnen diesen guten Ausgang melden zu können. Und wir wollen Gott danken, dass eine Katastrophe vermieden werden konnte. Unsere Gedanken sind bei den Geretteten und bei ihren Angehörigen. Was sie durchgemacht haben, ist schrecklich. Jetzt aber dürfen sie dank dem gütigen Geschick wieder aufatmen. Ehe wir diese unerwartete und sensationelle Reportage abbrechen, möchten wir der Besatzung des französischen Kreuzers und des Marineflugzeuges unseren Dank für die schnelle Hilfe aussprechen. Es war Hilfe in höchster Not. Nach kurzer Pause setzen wir unser Programm fort. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.